Ziele. Im Bildungssystem, jedenfalls bis zum Abschluss der Schullaufbahn, kann es nicht nur um Leistung gehen. Krippe, Kindergarten und Schule prägen auch die Sozialisation der Kinder, ihre Gemeinschaftsfähigkeit, ihre Motivation, ihr Selbstbewusstsein. Sie sind neben der Familie der wichtigste Lebensraum für das wichtigste Viertel der menschlichen Lebensspanne. Dazu gehört, dass man sich gefordert, aber nicht unterfordert fühlt, dass man Gemeinschaft erlebt, die Grenzen der eigenen Fähigkeiten erfährt, stolz auf das eigene Vermögen lernt, aber auch die eigenen Schwächen und die Stärken anderer akzeptiert, ohne zu verzagen. Am Ende der Schullaufbahn sollten ein realistisches Selbstbild und ein dem eigenen Leistungsvermögen angepasster Ehrgeiz mit einem gesunden Selbstwertgefühl verbunden sein. Also ein junger Mensch, der in sich selbst ruht und sich nicht aggressiv gegen andere wendet. Diese pädagogische Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung ist in den letzten Jahrzehnten sogar noch wichtiger geworden, weil die Sozialisationskraft der heutigen Kleinfamilie sich mit der Sozialisationskraft traditioneller Familienverbände nicht messen kann. Überdies wirkt sich aus, dass der Anteil der Alleinerziehenden wächst und immer öfter beide Eltern erwerbstätig sind. Nicht zuletzt prägen die Ablenkungen der modernen Medienwelt das Weltbild und Gefühlsleben der Kinder viel stärker als noch vor einigen Jahrzehnten. Deshalb verlagert sich für immer mehr Kinder die Bildungs- und Erziehungsaufgabe vom Elternhaus in die öffentlichen Erziehungseinrichtungen. Man mag diesen Trend gut oder schlecht finden, Tatsache ist, wenn Krippe, Kindergarten und Schule diese Herausforderung nicht annehmen, wird die Chancenungleichheit für einen wachsenden Teil unserer Kinder zunehmen, statt sich zu verringern. Jedes Kind hat in jeder Entwicklungsphase und auf jeder Begabungsstufe grundsätzlich den Willen, seine Fähigkeiten anzuwenden und in diesem Sinne etwas zu leisten. Gleichwohl braucht es mehr als der Erwachsene das Gefühl, dass sich der Wert seiner Person nicht nach der Qualität und der Menge seiner Leistung, sondern nach seiner Anstrengungsbereitschaft und seinen sozialen Qualitäten bemisst. Im Vergleich, im Wettbewerb mit anderen, lernt es allmählich, sich einzuordnen. Dieser Wettbewerb muss sein. In der Schule gehört dazu aber auch, dass der Umgang mit Niederlagen eingeübt wird. Um es mit Remo H. Largo zu sagen, wir brauchen eine Schule, die auch Solidarität lehrt, in der jede und jeder seinen Platz findet. Das bedeutet Rücksichtnahme auf die Schwächeren und Verantwortungsgefühl bei den Stärkeren. Von Oscar Wilde stammt der Ausspruch, das Ziel des Lebens ist die Selbstentwicklung. Das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen, ist unsere Bestimmung. Letztlich geht es also darum, jeden Menschen zu befähigen, das ihm Gemäße und damit das Beste aus sich zu machen und danach sein Leben zu gestalten. Die Ergebnisse dieser Bemühungen werden so unterschiedlich sein, wie die Menschen verschieden sind. Insoweit ist jeder Mensch ein freies Subjekt, dessen einziger Zweck er selber ist. Und der Zweck des Erziehungswesens ist es, ihm die Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen zu vermitteln, die zur Wahrnehmung dieser Freiheit nützlich sind. Darum ist es ganz unvermeidlich und wird nie zu ändern sein, dass pädagogische Theorien und pädagogische Programme so vielfältig und widersprüchlich sind wie das Bild vom Menschen. Jedes demokratische Bildungssystem muss diese Widersprüche spiegeln und immer wieder neu austragen. Daneben gilt jedoch, dass die Gesellschaft von den produktiven Beiträgen ihrer Glieder lebt und dass sich Wohlstand, Sozialwesen, Kultur und technischer Fortschritt entsprechend diesen Beiträgen entwickeln. Aus dieser Sicht ist der einzelne Mensch mit seinen Fähigkeiten und Beiträgen ein Mittel zum Zweck. Und die Aufgabe des Bildungswesens ist es, ihn mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten auszustatten, die ihn zu einem möglichst nützlichen Glied der Gesellschaft machen. Zum Dritten aber, und zwar indem sich in Schule und frühkindlicher Erziehung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und Jugendlichen unterschiedlich entwickeln, teilt der Erfolg im Bildungswesen individuelle Lebenschancen zu. Der eine passiert mit 18 Jahren den Numerus Clausus in Medizin und der andere findet mit Mühe eine Lehrstelle als Verkäufer beim Lebensmitteldiscounter. Das Bildungswesen sortiert und der Charakter dieser Sortierung ist umso unerbittlicher, je chancengerechter sie erfolgt. Helmut Fendt nennt dies die Allokationsfunktion des Bildungswesens. Die Ergebnisse dieser Sortierung sind für den Einzelnen umso belastender, je weniger er sie auf mangelnde Chancengleichheit zurückführen kann. Der Gesellschaft muss daran gelegen sein, dass jeder im Rahmen seines persönlichen Vermögens eine optimale Leistungsbereitschaft entwickelt, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bildungssystem entsprechend ausbaut und später im Arbeitsleben einen möglichst produktiven Beitrag leistet. Man muss kein Anhänger der Marx'schen Lehre sein, wenn man von dem Grundsatz ausgeht, dass sich am Ende die gesamte gesellschaftliche Wertschöpfung auf menschliche Arbeitsleistung zurückführt. In der modernen Industriegesellschaft sinkt der Anteil der eingesetzten Muskelkraft, während der Anteil der Geisteskraft steigt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Er bedroht die Arbeitsmarktfähigkeit eines wachsenden Teils der geistig weniger aufnahmefähigen. Die drei Funktionen des Bildungssystems, Persönlichkeitsentwicklung, Zuteilung von Lebenschancen, Optimierung des Produktionsfaktors Arbeit, sind alle drei objektiv gegeben und gleichermaßen zwingend. Sie dürften eigentlich nicht gegeneinander ausgespielt werden, aber genau das geschieht ununterbrochen und bestimmt 80% der bildungspolitischen Diskussionen. Gleichzeitig haben der demografische Trend in Deutschland und der wachsende Wettbewerbsdruck durch die Globalisierung bewirkt, dass verstärkt über die Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems als Instrument der Wissensvermittlung und Qualifikationsentwicklung diskutiert wird.